Bitte schön. Hallo, guten Abend. Mein Name ist Yücel. Ich bin der Dienstabendarzt auf dieser Station. Ich möchte mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, guten Abend, Herr Doktor. Wie ist Ihr Name? Ich habe das nicht ganz verstanden, bitte. Ja, mein Name ist Yücel. Yücel. Ja. Was ist das für ein Name? Woher kommt das? Ja, wie geschrieben wie YÜCEL. Ja, woher kommt der Name? Wahrscheinlich, Sie wissen, eine Schriftler oder ein Ich bin. Reporter in Deutsche, Deniz Yücel, wahrscheinlich kennen Sie. Deniz Yücel, ah, der Schriftsteller, okay, der Schriftsteller, Journalist. ja. Ah, der, so, Sie haben den gleichen Namen. Woher kommt der Name? Der ist aus der Türkei. Sind Sie auch aus der Türkei? Aus der Türkei, ja. Sie kommen auch aus der Türkei. Ja, ich komme aus der Türkei. Ah, okay, sehr schön, sehr schön. Ja, das ist ja im Moment sehr schwierig in der Türkei, ne, mit der Politik. Ja, zurzeit ist das ein bisschen schwierig. Sie haben recht. Aber ja, schön, dass Sie da sind. Ich hoffe, Sie können hier schnell eine Arbeit finden. Aber wir brauchen viele Ärzte. Das ist schön, dass Sie gekommen sind. Freut Ja, mich. wir haben das gehört, deswegen sind wir da und wir wollen Ihnen immer helfen und in Deutschland als Arzt zu arbeiten. Ja, dann wünsche ich Ihnen viel Glück. Was kann ich für Sie tun? Ja, Doktor, ich habe aber ein Problem, deswegen bin ich hier. Okay, ich verstehe. Ich habe gehört, türkische Ärzte sind sehr gut. Ich werde Ihnen direkt helfen. Bevor wir zu Ihren aktuellen Beschwerden kommen, möchte ich ein paar Fragen zu Ihrer Person stellen. Wie heißen Sie denn? Mein Name ist Susanne Reibach. Können Sie bitte Ihren Namen buchstabieren? Susanne, ganz einfach. Siegfried, Udo, Siegfried, Anton, Nordpol, Nordpol, Emil. Okay, Susanne. okay. Nachname ist Reibach, Richard, Emil, Ida, Bertha, Anton, Cäsar, Heinrich, Reibach. Okay, Frau Reibach, wie alt sind Sie? Ich bin 43 Jahre alt. Wann sind Sie genau geboren? Wollen Sie auch noch wissen? 14. März 1980. Darf ich fragen, wie viel Sie wiegen und wie groß Sie sind? Bitte. Oh ja, das hat jetzt natürlich mit meiner Erkrankung nichts zu tun, aber wenn Sie das wissen wollen, kann ich Ihnen das gerne sagen. Ich bin 1,65 Meter. Und wiege 68 Kilo. Okay, Frau Reibach, was führt Sie zu uns? Herr Dr. Yücel, also ich habe seit gestern Abend akute Bauchschmerzen und es ist heute Morgen ganz, ganz stark geworden und schlimmer geworden, deswegen bin ich hier. Okay, Frau Reibach, wo genau sind die Schmerzen? Können Sie bitte? Also ich habe das Gefühl, dass es am ganzen Bauch ist, aber es ist mehr im Unterbauch, habe ich das Gefühl. Aber das strahlt auch mal nach oben. Es ist irgendwie alles tut weh, aber es ist mehr im Unterbauch. Okay. Aber strahlen die Schmerzen oberer Bauch aus? Ja, es ist, wie gesagt, überall, es tut überall wie ein bisschen weh, aber es ist im Unterbauch. Okay. Aber strahlen die Schmerzen irgendwo in andere Körperregionen aus? Ich kann jetzt nicht sagen, dass es hier oder dort, es ist überall, egal wo man drückt Okay. oder wo ich mit meiner Hand hinkomme, tut es weh. Ich habe das Gefühl, ich habe so einen dicken Bauch. Okay, Frau Reibach, wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10, wobei 1 sehr leicht und 10 sehr starken Schmerzen entspricht? Also das hat gestern sehr leicht angefangen, aber heute Morgen ist es schon sehr, sehr stark geworden. Deswegen bin ich gekommen. Also ich würde schon sagen, so bei 5, 6 wahrscheinlich. Es ist schwer auszuhalten. Und ich meine, dass ich auch, ja, es ist schon komisch. Also solche Bauchschmerzen hatte ich bisher noch nicht. Köntezyktivde oldun. Ja, solche Bauchschmerzen habe ich bisher noch nie gehabt. Also das ist schon sehr, Okay. sehr stark. Okay. Sie haben vorher keine ähnliche Beschwerden gehabt. Nein, nein. Okay. Sind die Schmerzen erst einmal aufgetreten? Ja, würde ich schon sagen, ja. Okay. Wissen Sie, was die Schmerzen ausgelöst hat? Nee, es war einfach da, ich kann nicht sagen, nein. Okay. Sind die Schmerzen plötzlich aufgetreten oder Ja, haben Sie im Laufe der Zeit? das kam jetzt ganz plötzlich, aber hat ganz langsam angefangen und ist mehr geworden, ja. Haben Sie dagegen einige Medikamente eingenommen? Ja, also gestern nicht, aber heute Morgen habe ich mir eine Paracetamol eingeworfen. Hat das Ihnen geholfen? Eigentlich nicht, nein. Okay. Könnten Sie bitte die Schmerzen genau beschreiben? Ist es ein drückende, ziehende, stechende oder brennende Schmerzen? Boah, es ist von allem ein bisschen was, kann ich nicht genau sagen. Also es ist, wie gesagt, eher im unteren Bereich und beim Bauchnabel. Manchmal habe ich das Gefühl, es sticht, so mehr im rechten Seite. Und manchmal ist es so auch ein bisschen wellenartig. Und dann habe ich das Gefühl, der ganze Bauch ist ziemlich gebläht. Also, ja, alles so komisch. Ich kann es nicht genau schildern. Okay, können Sie bis Ende des Gesprächs die Schmerzen aushalten oder wollen Sie direkt eine Medikamente? Ja, noch geht es, danke. Ja, das ist, ich glaube, wir machen erstmal vielleicht die Untersuchung fertig. Ja, Noch das wäre besser. Bescheid geben, ja. Okay. Okay, Frau Reibach, haben Sie Herzschmerzen, Brustschmerzen, Nee, mit dem Herzen habe ich nichts. Nein, nein. Luftnot. Fühle mich sehr komisch und geschwächt und ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie schwer krank. Okay. Sind Sie momentan ein bisschen schwach? Ja. Okay. Haben Sie bemerkt, dass Ihre Haut ein bisschen blass ist? Blass? Blass, ja. Nee, habe ich jetzt nicht, nein. Okay. Haben Sie einen Unfall gehabt? Nein, nein. Okay. Haben Sie Fieber, Frau Reibach? Ich glaube, heute Morgen, mir ist auch, ich habe es nicht gemessen, aber ich fühle mich sehr warm an und die Backen sind auch sehr komisch. Also ich glaube schon, aber Okay, aber Sie haben nicht gemessen. nein, ich habe nicht gemessen, nein. Okay, haben Sie Stuhlfrost oder Nachtschweiß bemerkt? Ja, heute Morgen. Das stimmt, wenn Sie so fragen. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe so leichten Schüttelfrost gehabt heute Morgen, ja. Okay. Ist Ihnen übel oder schwindelig? Eine leichte Übelkeit habe ich schon, das stimmt. Aber Schwindel habe ich jetzt keinen, nein. Okay. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen? Fühlen Sie Nein, sich ein das bisschen klappt. brennende? Nee, ich habe kein Brennen, kein Ziehen. Ist im Moment alles ganz gut. Also da habe ich keine Beschwerden, glücklicherweise. Haben Sie Probleme beim Stuhlgang? Wie, Also ich war jetzt seit gestern nicht auf Toilette. Ich traue mich ehrlich gesagt auch nicht so, weil ich denke, wenn ich auf Toilette gehe, dass die Bauchschmerzen schlimmer werden. Okay, aber haben Sie keine Verstopfung? Nee, bisher, also bis gestern war alles noch völlig in Ordnung. Okay. Haben Sie in letzter Zeit ungewollt abgenommen oder zugenommen? Nein, nein. Alles gleich. Wie ist Ihr Appetit? Also bis gestern war das sehr gut. Seit gestern habe ich wenig Appetit. Haben Sie Probleme beim Schlafen? Nein, bisher nicht. Okay, Frau Reibach. Haben Sie gestern ja unangenehm etwas gegessen oder? Nee, es war eigentlich nichts Neues. Also ich habe das, was ich üblicherweise normalerweise zu Hause esse. Ich koche auch immer selber, immer frisch. Also da war jetzt nichts Besonderes oder nichts Neues eigentlich. Okay. Ich habe gestern Abend nur Reis gegessen und ein bisschen Salat. Ja, sind die Schmerzen nicht essenabhängig oder Nein, nein, nein. belastungabhängig? Will ich jetzt nicht sagen, nein. Okay, verstehe. Haben Sie etwas bemerkt, was die Schmerzen lindert oder verschlechtert? Ich habe so ein bisschen gestern Abend eine Wärmeflasche auf den Bauch gelegt. Da wurde es ein bisschen besser, aber danach hat es auch nicht geholfen. Nein. Okay, Frau Reibach, ist Ihnen Vorerkrankungen bekannt, wie Diabetes mellitus, Bluthochdruck oder erhöhte Nein. Blutfette? Da war ich kerngesund. Ich mache regelmäßig Sport. Ich gehe immer zum Hausarzt zur Kontrolle. Meine Impfungen sind komplett. Also ich achte eigentlich immer darauf. Also bisher war ich glücklicherweise nie ernsthaft krank. Ich nehme auch keine Medikamente. Nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein? Nein, nein. Nichts. Sind Ihnen Allergien oder Unverträglichkeiten bekannt gegen Medikamente oder Nee. Nahrungsmittel? Keine Allergien, aber ich habe so eine leichte Pollenallergie. Im Moment ist es wieder etwas verstärkt, aber ich habe jetzt keine Allergien ansonsten. Wie äußert sich die Allergie? Ja gut, es juckt in der Nase, meine Augen brennen und ich kriege manchmal schlecht Luft, aber da habe ich eine gute Tablette, so eine Allergietablette. Wenn ich die nehme, dann geht es mir wieder gut. Welche Tablette nehmen Sie? Darf ich fragen? Das nennt sich Cetirizin. Wie viel Milligramm und wie viel Mal nehmen Sie? Das weiß ich nicht. Das ist eine. Ich glaube, da gibt es nur eine Dosis, aber ich nehme es Nehmen immer Sie aus der nur bei. Apotheke. Nur bei Bedarf, eine Nur am bei Tag. Bedarf. Okay, verstehe. Frau Reubach, sind Sie schon mal operiert worden? Ja, als Kind, da hat man mir meine Mandeln entfernt. Haben Sie noch andere Operationen? Nein, bisher nicht. Okay. Ich würde gerne ein paar Fragen zu Ihren Gewohnheit fragen. Rauchen Sie? Nein, ich rauche nicht. Trinken Sie regelmäßig Alkohol? Ja, regelmäßig jetzt nicht, aber ich trinke ab und zu mal ein bisschen Wein, aber nicht regelmäßig. Nehmen Sie bitte nicht persönlich, das ist eine unangenehme Routinefrage. Haben Sie Kontakt mit Drogen gehabt? Drogen? Nein, nein. Okay. Sind Sie verheiratet? Ja, ich bin verheiratet und wir haben eine kleine Tochter, sie ist 7 Jahre alt. 7 Jahre alt. Ja. Und ist sie gesund? Ja, glücklicherweise, ihr geht's gut. Gott sei Dank. Wohnen Sie mit Ihrer Familie zusammen? Ja, wir wohnen Okay. alle zusammen. Okay. Was machen Sie beruflich, Ich bin Frau Reibach? Lehrerin Sie? an einer Grundschule. Ich bin Grundschullehrerin. Grundschule. Ja. Okay. Ja, haben Sie regelmäßig Periode oder besuchen Sie regelmäßig zu Ihrem Frauenarzt? Also ich gehe da regelmäßig hin, normalerweise so einmal im Jahr. Bisher war alles in Ordnung und meine Regel ist auch normal. Also da gab es bisher überhaupt keine Schwierigkeiten, nein. Okay, verstehe, Frau Reibach. Ich möchte ein paar Fragen über Ihre Familie stellen. Ja. Sind Ihre Eltern noch am Leben? Ja, sie leben noch, denen geht's gut. Wohnen in Hamburg. Sind Sie gesund oder leiden Sie an bestimmten Ja, Vorerkrankungen, also von denen man nicht wissen sollte? sie sind schon etwas älter, sind fast 70 Jahre jetzt alt. Da haben sie schon so ein paar Erkrankungen, aber das ist soweit alles in Ordnung. Ich glaube, da nehmen sie Medikamente. Mein Vater hat einen hohen Blutdruck und meine Mutter leidet an so einer der Schilddrüse. Nimmt auch eine Tablette, aber ihnen geht es eigentlich ganz gut. Okay, Frau Reibach, ich bin fertig mit meinen Fragen. Haben Sie Fragen oder wollen Sie etwas hinzufügen? Ja, ich habe jetzt Angst, was es ist. Die Schmerzen werden schlimmer. Ich hoffe, Sie finden heraus und können mir behilflich sein. Ja, es macht mir jetzt ein bisschen Sorgen. Ja, ich verstehe Sie sehr, aber es ist sehr früh, etwas zu sagen. Um eine genaue Diagnose stellen zu können, müssen wir zuerst Sie körperlich untersuchen. Okay. Verstanden. Dann müssen wir auch ein paar diagnostische Maßnahmen durchführen. Ah, okay, was machen Sie? Ja, nach der körperlichen Untersuchung werde ich bei Ihnen Blut abnehmen. Bauch-Ultraschall-Untersuchung, Gut, ja. Röntgenuntersuchung oder gegebenenfalls eine CT-Untersuchung durchführen. Was ist ein CT? Ja, CT eine diagnostische Maßnahme. Unter CT Was mit, genau, was ist versteht man CT? eine Computertomographie Ah, Computer, das kenne ich. mit dieser Untersuchung können wir unsere Organe und Gewebe genau beurteilen. Ah, das ist gut, okay. Das Ja, ist ja. eine Aber das strahlende genau. Untersuchung, aber schmerzfrei. Das dauert maximum 5 Minuten. Meinst Bevor du, die bitte. Sprache jetzt nicht so stark oder? Nicht so stark, ja, das ist sehr, Okay. nicht so schlimm. Das ist sehr weniger Strahlung hat diese Untersuchung. Diese Strahlung ist für uns nicht gefährlich. Okay. Machen Sie Gut. sich keine Sorgen. Jetzt ein paar Informationen zur Untersuchung. Okay. Also, Sie haben die Patientin untersucht. Sie hat Druckschmerzen im rechten Unterbauch. Sie hat einen Loslassschmerz links. Sie hat aber auch Druckschmerz epigastral. Zudem hat sie einen sehr geblähten Bauch, da ist viel Luft drin. Im Labor hat sie ein CRP von 260. Leukozyten 12.000, Kreatinin, Leberwerte, Gamma-GT, alles völlig in Ordnung. Im Ultraschall sehen Sie normale Organe. Nieren sind in Ordnung, Gallenblase ist in Ordnung, Leber ist in Ordnung, keine freie Flüssigkeit. Und die Harnblase ist auch in Ordnung. Urin ist auch in Ordnung. Entschuldigung, haben Kolleginnen andere Fragen? Das war's von meiner Seite. Ja. Frau Reiber, ich habe eine Frage. Ja, bitteschön. Wann war die letzte Regelblutung? Ah, oh, die ist jetzt ungefähr 2 Wochen her. Ah, okay, danke. Das war's. Okay. Ich würde gerne eine Frage. Bitte, bitte. Können Sie genau beschreiben, am Anfang die Schmerzen, sind die Schmerzen am Anfang an einen anderen Ort gewandert? Nein, nein, kann ich nicht sagen. Also es ist immer im Unterbauch meistens rechts gewesen. Okay. Ich habe eine Frage. Ja, bitte. Ist es möglich, dass Sie im Moment schwanger sind? Nee, ich habe, wie gesagt, vor 2 Wochen meine Regel gehabt. Okay. Die war ein bisschen schwach, aber ich glaube nicht, dass ich jetzt schwanger bin. Nein. Aber man weiß es nie. Okay, Fragen oder war es das? Ich denke, alle Fragen gestellt. Können wir als erstes geçip de anfangen? Okay. Mehmet Ballı, bitte schön. Hallo, guten Abend, Herr Överars. Ah, guten Abend, der junge Kollege aus der Türkei, der Yücel. Ja, Guten Abend, guten Abend. Ich freue mich, ja. Sie zu sehen. Was kann ich für Sie tun, Herr Doktor? Ja, so ich bin. Ja, ich habe heute einen neuen Patienten aufgenommen. Ich Eine möchte Ihnen. Patientin. Eine neue Patientin. Ich habe heute eine neue Patientin aufgenommen. Ich möchte den Fall Ihnen vorstellen. Ah, sehr gut, bitteschön. Dann legen Sie mal los, erzählen Sie. Ja, Frau Susanne Reibach ist eine 43-jährige Patientin, die sich bei uns seit gestern Abend Bestehender, Dürükender, Stechender, Wellenformiger, Unterbauchschmerzen vorstellte. Die sich mit wellenartigen und stechenden Unterbauchschmerzen vorstellte. Denn, am Ende denn, nicht der, sondern denn. Okay, ja, weiter. Okay. Die Schmerzen seien gestern leichte aufgetreten, aber im Laufe der Zeit seien die Schmerzen schlimmer geworden. Okay. Die Schmerzintensität würden mit 5, 6 von 10 auf einer Schmerzskala bewertet. Darüber hinaus berichtete sie, dass die Schmerzen erst einmal aufgetreten seien. Dagegen habe sie Paracetamol eingenommen, aber das hat ihr nicht geholfen. Habe ihr nicht geholfen, ja. Zudem gab sie an, dass sie einmal warme Flasche verwendet habe, aber ja, verwendet habe, das hat ihr leichter geholfen. Ja, okay. Der Patientin zufolge seien ihr Meteorismus, Stuhlfrost, Nausea aufgefallen. Die vegetative Anamnese ist unauffällig. Okay. Warum Ja, wäre unauffällig, nicht unauffällig? Obstipation, ein Tage nicht Stuhlgang. das ist aber keine Operation. Ja, aber ein Tag können Ist normal. wir nicht ein Obstipation sagen. Ja. Sie habe keine Beschwerde mit dem Stuhl, aber seit gestern Abend sei sie nicht auf der Toilette gegangen. Sie haben das Genau. bestätigt. Ja. Ja, die Vorerkrankungen Anamnese sei unauffällig. Bisher sei sie nicht operiert worden. Bei ihr eine Pollenallergie bekannt, die sich mit Pruritus, Nasokonjunktivitis und leichte Dyspnoe äußere. Dagegen nehme sie Cetirizin-Tablet bei Bedarf ein. die Dosierung sei nicht erinnerlich oder sei unerinnerlich. Sie ist nicht Raucherin, trinke sehr selten ein Glas Wein, Drogenkonsum wurden verneint. Sie sei verheiratet und habe eine Tochter, die gesund sei. Zudem wohne sie mit ihrer Familie zusammen. Darüber hinaus sei sie eine Lehrerin vom Beruf. Bei der Familienanamnese fanden sich beim Vater arterielle Hypertonie und bei der Mutter eine Schilddrüsenkrankheit, aber Hypothyreose, Hypertrose weiß ich nicht. Ja, die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf Appendizitis hin. Differentialdiagnostisch kommen Divertikulitis, Gastroenteritis in Betracht. Rechte Unterbauchschmerzen, Divertikulitis. Ja, normalerweise können wir in linken Seite sehen, aber wahrscheinlich das ist eine. Ja, die Seite spricht dagegen. Sie haben recht, aber wir müssen das auch ausschließen. Okay, gut. Was fällt Ihnen noch ein? Woran müssen wir noch differentialdiagnostisch denken? Ja, bei der Blutuntersuchung haben wir entzündliche Parameter erhöht gefunden. Ja, zur weiteren Abklärung sollten körperliche Untersuchung, Abdomensonografie und gegebenenfalls CT-Abdomen durchgeführt werden. Wir haben einige gemacht, durchgeführt und ja, wir wollen behandeln. Worauf? Also Sie denken, Sie hatten Appendizitis. Wollen Sie auch eine Computertomographie sicherheitshalber noch durchführen? Ja, ich würde gern eine CT-Tomographie, eine Appendizitis zu ausschließen durchführen. Was wollen Sie ausschließen mit dem CT? Mit dem, ja, momentan haben wir. Sie haben gerade gesagt, Sie wollen mit dem CT ausschließen. Was wollen Sie ausschließen? Mit Oder dem wollen Sie? CT. Mit dem CT. Ja, Divertikulitis ausschließen. Ja, okay. Oder Sie wollen die Appendizitis bestätigen? Ja, auch wenn wir Ultraschalluntersuchung nicht gefunden Okay. hätte. Welche Kollegen konsultieren Sie noch? Haben Sie die Chirurgen kontaktiert? Ich habe noch nicht kontaktiert, aber ich würde gerne eine chirurgische Konsil veranlassen. Okay. Welche Abteilung würden Sie noch kontaktieren? Ja, Die Kollegin. Chirurgie, General, Gynäkologie. Gynäkologie. Ah, interessant. Gynäkologie, okay? Jawohl. Okay. Extra Stopp. Nichts verraten. Was? Wir reden noch immer über die Differentialdiagnosen. Ich Ja. möchte noch zwei, drei Differentialdiagnosen hören. Yok. Gravidad können wir als differenzialdiagnostisch denken? Ja, extrauterine Gravidität, jawohl. Extrauterine Schwangerschaft. Ja. Bauchschwangerschaft und eine Endometriose. Eileiterschwangerschaft. Woran denken wir noch bei Frauen? Torsion. Torsion. Und was noch? Was gibt's noch? Urodysiasis. Herr Gündüz, Sie sagen jetzt erstmal gar nichts. Wo sind die anderen Kollegen? Ich möchte von anderen Kollegen wissen. Ben gidiyorum. Also, was haben Frauen noch? Was kann das noch sein? Endometriosis, Sehr gut, was noch? Ganz einfach. Ovarial Ovarialzyste, jawohl, was noch? Distorsion. Das Adnexitis. Wer hat es gesagt? Adnexitis. Adnexitis. Ja. Ganz einfach, natürlich. Adnexitis, jawohl. Das will ich hören, sehr gut. Gut, woran muss man noch denken? Nierenstein. Nierenstein, sehr gut. Harnleiterstein. Und noch? Leistenhernie. Leistenhernie, sehr gut. Sehr gut, auch ganz einfache Sachen. Leistenhernie, richtig. Richtig, woran denken wir noch? Morbus Crohn. Genau, eine chronische entzündliche Darmerkrankung. EWI. Bitte? EWI. Harnwegsinfektion. Harnwegsinfektion. Ja, also eine Infektion der ableitenden Harnwege, genau, kann auch noch sein, natürlich, auch wenn sie keine Beschwerden hat. Sehr gut. Ovarielle Stilldrehung. Genau, eine Torsion hat der Kollege schon gesagt. Ah, okay. Genau, auch an eine Cholezystitis muss man auch immer denken bei einem Bauch, das stimmt. Peritonitis. Akutabdomen. Akutes Abdomen, also jegliche Bauchschmerzen, also die Anisa. Definition von akutes Abdomen ist, jeder Patient mit Bauchschmerzen, der in die Notaufnahme kommt, ist erstmal akutes Abdomen. Ja, Und uns hat man gesagt, akutes Abdomen muss immer von einem Chirurgen angesehen werden. aber okay. Okay. Nasal einige Sie haben gesagt, die Patientin hat Rosslastschmerzen. Ja. Was für Schmerzen? Rosslastschmerzen haben. Loslassschmerzen, ja. Sie haben gesagt. Ja, genau. Also, diese Patientin, vielen Dank, das war sehr gut, Herr Kollege. Diese Patientin, die war vor 2 Wochen bei uns in der Praxis und die hat genau diese Symptome, genau diese Laborwerte. Was glauben Sie, was sie hatte? Die hat keine Appendizitis. Wir haben sie wegen Verdacht auf Appendizitis ins Krankenhaus geschickt und was kam raus? Eine Adnest. Adnexitis. Adnexitis. Ich habe vor einer Woche einen Mann gehabt, der mit ähnlichen Beschwerden, auch Unterbauchschmerzen, schon aber seit 10 Tagen, ziehend Schmerzen in die Leiste ausstrahlend. Was hat dieser Patient gehabt? Der hat eine inkarzerierte Oh. Leistenhernie. Ja, der hat also einen Leistenbruch gehabt und der wird auch operiert. Also Bauch ist ganz interessant immer. Ja. Patient fühlte die Patient die Schmerzen im gesamten Abdomen, aber Ja. die rechten Unterbauch am stärksten seien. Ja, genau. Und man muss immer dran denken, meistens kommen die Patienten, die eine Appendizitis haben, mit epigastralen Schmerzen oder Oberbauchschmerzen, mit Magenschmerzen. Ja, oft hat man auch bei Appendizitis Oberbauchschmerzen. Ja, deswegen, wenn jemand mit Oberbauch kommt, muss man auch immer an Appendix denken. Manchmal Okay. Bitte? strahlt auch die Schmerzen auch Achselhöhle oder rechten Achselhöhle bei der Adnexitis oder Bei Adnexitis. Achselhöhle Axilla. Ja, aber bei was? Bei welcher? Ja, die Schmerzen von Adnexitis. Echt? Weiß ich nicht, kenne ich nicht. Ja, ich kenne nicht. Was sind Sie für ein Facharzt, Herr Kollege? Neurologie. Was? Neurologie. Neuro Neurologie. Neurologie. Also Ja. das würde ich mal bei der Prüfung nicht sagen. Ja, Okay? okay. Bleiben Sie beim Bauch. Leistenbereich oder Inguinalbereich, Genau. richtig, aber Axillärbereich. Das ist eine, das ist dann durchgefallen. Okay. Bitte schön. Ich glaube, bei akuter Cholezystitis strahlen die Schmerzen Ja. In der die Achse, das kann Schulter sein. aus. Das kann sein, ja. Ja. Okay, Herr Dr. Yücel, also, Ja, falsch entdeckt. Glückwunsch, Sie sprechen sehr gut, langsam, deutlich, machen das sehr gut. Ich denke, Sie werden die Prüfung, auch wenn es Bayern ist, inshallah bestehen. Ich habe. Und Sie waren heute sehr gut. Ich denke, das ist ein interessanter Fall. Ich hatte bei meiner Prüfung im Staatsexamen auch eine Appendizitis. Vielleicht bekommen Sie die gleichen Fragen.